Sieh mal, Benzin. Menschlos. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Ja? Kurt? Was gibt's, Willem? Wir haben einen Autobrand. Na, dann ruft die Feuerwehr. Die ist schon da. Die haben was gefunden. Im Kofferraum des Wagens. Leiche? Weiblich. Wo? Gleich bei dir um die Ecke. Fidizinstraße. Ach, gut. Ich komme. Übernimm dich nicht. Hm? Schönen Gruß an Freddy. Was? No? Mhm. Was ist? Ich soll dich grüßen. Mhm. Wie aufmerksam. Woher weiß der, dass du bei mir bist? Weil du an mein Handy ran bist. Was? Du hast deins ausgeschaltet. Gestern Abend. Oh nein. Mhm. Oh doch. Boah, das gibt dumme Sprüche. Mhm. Bereust du es schon? Na klar. Es gibt Arbeit. Ja. Oh, klar. Nein, nicht solche Arbeit. Okay, vielleicht doch. Herr Chef. Nein, wir müssen los. Okay. Schöner Anblick. Nein. Irgendwelche Hinweise auf ihre Identität? Wenn sie was dabei hatte, ist es mit ihr verbrannt. Sie hat nur einen Schuh an. Der andere lag im Hof, Größe 36. Die Sohle reichlich abgelaufen. Also das heißt, Fundort ist nicht Tatort. Möglicherweise sollte der Brand die Tat nur verschleiern. Okay, decken Sie sie zu. Sonst noch irgendwelche Spuren? Bis jetzt nicht. Sind die Hausbewohner schon befragt worden? Gibt's nicht. Das Haus steht leer, wird gerade total saniert. Hier entstehen 12 Luxuseigentumswohnungen. Quadratmeter 4.000 Euro. Im Dachgeschoss gibt's eine Musterwohnung, Penthouse-Maisonette mit Blick über Kreuzberg. Na, wie wär's? Freddy, ruft die Gerichtsmedizin an. Wir brauchen Vorrang. Wir müssen wissen, wer sie ist. Okay. Und den Staatsanwalt. Ja, mach ich. Hast du was über den Wagen? Münchner Kennzeichen. München. Der Halter ist ein gewisser Freudel Ignaz. Goldgräber von Beruf. Was? Immobilienmakler. Wilhelm. Dem gehört das Haus hier. Unter anderem. Wir haben nur seine Frau erreicht. Sein Handy ist ausgeschaltet. Wie deins. Na. Laut Aussage seiner Angetrauten weilt er gerade geschäftlich in Berlin. Logiert im Kempinski. Kudamm. Standesgemäß. Was macht sein Wagen dann hier? Kannst du gleich selber fragen. Janne holt ihn ab. Wenn er tatsächlich im Hotel ist. Vielleicht hat er ja noch andere Interessen in Berlin. Es soll ja so Ehemänner geben. Aha. Ewig lockt das Weib. Willst du mir irgendwas sagen, Wilhelm? Hab ich was zu sagen? Dann ist ja gut. Hältst du das für eine gute Idee, Unterkollegen? Ich habe ja nicht mit dir geschlafen. Und? Glücklich? Und? Neidisch? Okay, alles klar, wir kriegen Vorrang. Ja. Was? Was ist mit dem Staatsanwalt? Er kommt. Apropos Jana und der Spekulant. Halt dich zurück, ja? Bitte. Mach ich doch immer, oder? Hauptkommissar Magnus, Oberkommissar Nogard, Kommissarin Friedrich. Ignaz Freudel, grüß Gott. Morgen. Guten Morgen. Sie wissen, was passiert ist? Ja, der Herr Faber hat mich informiert, mein BMW. Getoastet. Kann ihn sehen? Die Spurensicherung ist gerade dran. Spurensicherung? Herr Freudel, können Sie uns sagen, was sich im Kofferraum Ihres Wagens befindet? Im Kofferraum? Ja, das übliche Warndreieck, Ersatzreifen, wieso? Sonst nichts. Na? Mein Gott. Kennen Sie die Tote? Da ist ja kaum was zum Erkennen. Heißt das nein? Ich weiß nicht, wer das ist. Und Sie haben keine Ahnung, wie sie in Ihren Wagen gekommen ist? Na. Gut, sie kann dann... Danke. Sie haben Ihren Wagen in der Durchfahrt geparkt. Das heißt, Sie sind im Haus gewesen. Gestern? Ja, wir sanieren hier. Wir? Ich hab mein Büro da in der Musterwohnung um. Bis wann sind Sie im Haus gewesen? So gegen 9. Anschließend sind Sie ins Hotel? Ja, mit dem Taxi. Wieso nicht mit Ihrem Wagen? Ich hab es getrunken. Weißbier. Wie? Wo? Da oben. Ja. Können wir uns die Wohnung ansehen? Ah, suchen Sie eine. Seit Jahrzehnten nichts gemacht worden. Wir haben alles komplett sanieren müssen. Vom Keller bis zum Dach. Augenblick. Es wäre Licht. Voilà, bitte. Schiffsparkett. Alles nur vom Feinsten, wie Sie singen. Lift kommt natürlich auch noch. Den setzen wir im Hof an. 6 Etagen. Ist ja niemandem zuzumuten, gell? Aber der Ausblick ist atemberaubend. Sie werden sehen. Der Anblick auch. Mein Gott, was ist denn da passiert? Currywurst statt Weißwurst. Das darf doch... Das war alles frisch gestrichen. Jetzt ist es eben frisch gesprayt. Nein, wer macht denn sowas? Oh, na, verdammte Scheiße. Spekulanten raus aus Kreuzberg. Seit wann schreibt man das mit CK? Speck halt. Oh. Ist trocken. Mach Fotos davon. Vielleicht sind die Tags schon irgendwo mal aufgetaucht. Mhm, okay. Wonach riecht's hier? Farbe. Nein. Heimat. Was? Putzmittel. Ja. Wo versäppt? Made in DDR. Sowas gibt's noch? Was Gutes setzt sich fest. Hier ist ein Fenster aufgebrochen. Okay, das heißt, sie sind übers Gerüst rein. Jana, ruf die Spurensicherung hoch. Die sollen sich das ansehen. Jo. Glaubt ihr, das hier hat was mit der Leiche im Wagen zu tun? Das wäre eine neue Qualität im Häuserkampf um Kreuzberg. Das muss alles rein, das kostet Vermögen. Herr, wer macht denn sowas? Sind Sie in letzter Zeit von irgendjemandem bedroht worden? Was? Na, warum? Na, als Spekulant macht man sich ja nicht nur Freunde. Ich bin Makler. Was ist mit den Leuten, die früher hier im Haus gewohnt haben? Was soll mit denen sein? Naja, die sind ja vermutlich nicht ganz freiwillig ausgezogen. Da müssen Sie den Vorbesitzer fragen. Ich habe das Haus entmietet gekauft. Den Namen bräuchten wir. Kreuzberger Wohnungsbau. Gut, die Wohnung wird versiegelt. Was? Das muss alles gründlich untersucht werden. Aber die Wohnung steht zum Verkauf. Die muss schnellstens wieder hergestellt werden. Außerdem muss ich Sie bitten, die Stadt bis auf Weiteres nicht zu verlassen. Was? Ja, wieso denn? Na, auf keinen Fall, das geht nicht. Ist das Kempinski nicht vom Feinsten? Ich hab Geschäfte bundesweit. Hier ist ein Mensch getötet worden. Schuhgröße 36, 1,65, maximal, eher kleiner. Aber kein Kind mehr. Alter zwischen 30 und 50, grob. Nein, Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor. Können wir mit Hilfe der Fotos Ihr Gesicht rekonstruieren? Kann man versuchen, aber... Dann versuch's. Jo. Du glaubst, sie ist der Schlüssel? Sie ist unser Auftrag. Gott, ja, Mensch, du weißt doch, was ich meine. Freudels BMW und seine Luxusbleibe interessieren mich nicht. Ich will wissen, wer die Frau ist, was passiert ist. Okay, danke, trotzdem. Fehlanzeige. Von den Profilen der als vermisst gemeldeten Frauen trifft keins auf unsere Lady zu. Wieso vermisst die keiner? Wer ist die? Vielleicht ist es noch gar nicht aufgefallen, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Vielleicht hat sie kein Zuhause. Dafür aber andere gleich dutzendweise. Hast du jemanden bei der Kreuzwobau erreicht? Sprechzeit erst ab 9 Uhr. Also, ich glaube eh nicht, dass uns die Richtung weiterbringt. Also, wenn da tatsächlich Mieter gekündigt worden sind, um das Haus leer verkaufen zu können, dann hätte sich deren Wut doch wohl eher gegen die Wohnungsbaugesellschaft gerichtet und nicht gegen Freudel oder gar die Frau. Wenn die beiden Fälle überhaupt miteinander in Zusammenhang stehen. Currywurst statt Weißwurst. Damit ist doch wohl eindeutig Freudel gemeint. Und sein Wagen ist ja wohl auch kein Zufall. Ich meine, Freudel ist Geschädigter und nicht Täter. Ansonsten hätte er die Frau wohl kaum in seinem Wagen verbrannt. Ach, der Bayer liebt seinen BMW und fackelt ihn nicht ab, oder was? Mensch, nur weil er dir unsympathisch ist, ist er noch lange kein Mörder. Ist der dir sympathisch? Freudel hätte die Leiche einfach wegfahren und irgendwo verschwinden lassen können. Außerdem, habt ihr gesehen, wie der die Treppe hochgeschnauft ist? Das hätte der nie geschafft, die Leiche runterzutragen. Ach, solche Leute haben ihre Leute. Was ist mit den Schmierereien in der Wohnung? Gibt's da schon was? Ich habe die Fotos ans zuständige Dezernat weitergeleitet. Die melden sich. Gut. Davon mal abgesehen. So ganz Unrecht hat unser Spreer doch nicht, oder? Die kommen hierher und kaufen unsere Stadt auf. Wer die? Die Weißwürste und Spätzle. Und wo kommst du her? Ja, tief aus den Wäldern. Fax, das vorläufige Obduktionsergebnis. Und? Weiblich, Alter circa 40 bis 45 Jahre, Todesursache Genickbruch. Mhm. Nein, das heißt, sie war schon vor dem Feuer tot. Todeszeitpunkt? Todeszeitpunkt lässt sich aufgrund der Verbrennungseinwirkung nicht exakt bestimmen. Mutmaßlich aber nach Mitternacht. Und wann ist die Feuerwehr gerufen worden? 3.42 Uhr. 56 waren die am Tatort. Ja, da war Freudel schon lange im Hotel. Ja, das ist bestätigt. Jedenfalls seine Ankunft gegen 21.30 Uhr. Okay, was hast du noch? Die Tote weist an den nicht verbrennungsbetroffenen Hautpartien der rechten Innenhand deutliche Verätzungsspuren auf. Was hat denn das zu bedeuten? Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung folgen. Der Geruch? Was? Sept. Ja, dieses Putzmittel in der Musterwohnung. Wie, du meinst, sie hat da geputzt? Die Putzfrau. Naja, vielleicht. Wir brauchen eine Vergleichsanalyse. Die Spuren an der Haut der Toten und das Putzmittel in der Wohnung. Wilhelm. Ja. Freddy, komm. Wohin? Na, ins Hotel. So dringend? Ach, Janne, mail uns mal das Phantombild, wenn du soweit bist. Geht klar. Welch schönes Paar. Hä? Was? Wer? Na, du und ich. Computer und Telefon. Guten Morgen, Herr Freudel. Ah, Herr Kommissar, Frau, guten Morgen. Guten Morgen. Ist die Wohnung wieder frei? Wir haben noch ein paar Fragen an Sie. Fragen, ja, aber bitteschön. Nehmen Sie doch Platz, einen Kaffee oder Tassenbringer. Nein, nein, danke, bemühen Sie sich nicht. Ja, was denn für Fragen? Die Wohnung war geputzt, als wir sie uns heute Morgen angesehen haben. Ja. Ah, Entschuldigung. Was gibt's? Wer ist dafür zuständig? Für das Reinigen der Wohnung. Das macht das so ein Serviceunternehmen. Name? Müller Topclean. Ich brauche die Adresse und die Telefonnummer. Ja, dass du wieder sagen kannst. Die, ja. Ich weiß jetzt nicht so aus dem Kopf. Da müsste die in meinem Organizer. Und haben Sie den greifbar? Na, der ist auf meinem Zimmer. Es gibt Neuigkeiten. Die Spurensicherung hat in der Musterwohnung Spermaspuren gefunden. Im Bad. Können Sie sich das, also beziehungsweise können Sie uns das erklären? Herr Freudel. Kann ich Sie unter vier Augen sprechen, Herr Kommissar? Ach. Wie? Es ist etwas, wie soll ich sagen, delikat. Sie hatten Damenbesuch in Ihrer Musterwohnung. Ja. Wie heißt die Dame? Wie die heißt? Wissen Sie nicht mehr? Naja, Irina, Svetlana, sowas. Eine Prostituierte? Herr Kommissar, ich bin die ganze Woche unterwegs, verstehen Sie, fern der Heimat. Ich möchte, Sie können sich vorstellen, wer das ist, Aloha, als Mann. Nein. Von wann bis wann ist die Betreffende bei Ihnen gewesen? Sie ist um 8 gekommen. Ich meine, sie hat Zauber gemacht. Was? Moment mal. Sie hat die Wohnung geputzt? Na ja, das ist so eine Spur. Ein Spiel. Nackt. Warum haben Sie uns das nicht gesagt? Naja, meine Frau. Wie sind Sie denn an diese Putzfrau gekommen? Wie? Na, ich hab's bestellt, telefonisch. Wo? Es gibt ja so einen Club. Club. Herr Kommissar, ich war einer sehr verbunden, wenn meine Frau... Wie heißt denn dieser Club? Desire. Gut, dann fahren wir jetzt dahin. Mir? Jetzt? Ja, sowohl als auch. Da kann ich noch mal einen Mantel holen? Ja, und Ihren Organizer. Ja. Männergespräch beendet. Er betrügt seine Frau. Na, da ist er ja nicht der Einzige. Was? Jedenfalls hat er das Hotel heute Nacht nicht mehr verlassen. Ich habe die Portiers befragt. Wir bekommen aber zur Sicherheit auch noch das Überwachungsvideo. Da im Foyer ist eine Kamera installiert. Ja, das ist gut. Übrigens hat die Spurensicherung bis auf das Sperma nichts in der Wohnung gefunden. Keine Fingerabdrücke, gar nichts. Das heißt, da ist nach der Tat geputzt worden. Wenn sie denn dort begangen worden ist. Aber in jedem Fall nicht von unserer Toten. Ja, das hat Freudels Freudenmädchen besorgt. Was? Na, das Putzen. Nackt. Ist das eklig. Ja. Wieso braucht ihr sowas? Was? Ja, diese ganze Pornoscheiße. Männer. Was ist denn los? Ja, ist doch wahr. Was hast du denn, Freddy? Nichts tut mir leid, vergiss es. Hey, alles in Ordnung? Es kommt irgendwie alles ein bisschen plötzlich für mich. Was meinst du? Mit uns. Für mich nicht. Was soll denn das werden, Kurt? Du bist verheiratet. Ich meine, du wirst Katharina doch nicht verlassen. Jedenfalls nicht, solange sie noch... Freddy. Ach, Mann, Scheiße. Würdest du das wollen? Was willst du, Kurt? Tut mir leid, das hat jetzt ein bisschen länger, der Lift. Lass uns später drüber reden. Hm? Klar. Wir nehmen unsere Wagen. Die Rabe noch geschlossen. Polizei, LKA. Gibt's hier sowas wie einen Geschäftsführer? Ich. Gut, dann machen Sie mal die Tür auf. Bitte. Moment. Kommen Sie herein. Willkommen im Hof. Hier ist alles im Computer. Bestellung ist gekommen um 19 Uhr. Medizinstraße, Vorderhaus, Etage 5. Steht auch ein Name? Handynummer. Freudel, ist das Ihre? Ja. Und der Name da, Natascha, ist das die Frau? Ja. Ist sie zu sprechen? Natürlich, sofort. Natascha! Sag mal, was soll das denn? Ist sie ein Hund oder was? Hund? Was Hund? Sie soll ihren Ausweis mitbringen. Ausweis ist hier. Natürlich, Sie haben Ihren Ausweis. Wir haben immer hier alle Papiere. Wegen Überprüfung vom Gesundheitsamt. Alles in Ordnung. EU-Ausweis. Ja, ist gut, alles klar. Natascha Konstantinow, geboren am 17.08.95 in Plovdiv. Hallo. Guten Morgen, Frau Natascha Konstantinow. Das sind Sie? Da. Sprechen Sie Deutsch? Ein wenig. Keine Sorge, wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Keine Sorge. Gut. Dann, also, Kennen Sie diesen Herrn? Da war ich zu Besuch. Wann? Abend, gestern. In Wohnung, schöne Wohnung. Große Wohnung unter Dach. Und was haben Sie da getan? Muss das jetzt... Alles, ganze Menü. Und Herr Freude, was heißt denn das jetzt, das ganze Menü? Ja, das tut doch jetzt nichts zur Sache, oder? Ach nein, ist Ihnen das jetzt auf einmal peinlich, oder was? Mein Gott. 200 Euro all inclusive, mit Putzen. Und das haben Sie gemacht, die Wohnung geputzt? Da, alles. Wie sind Sie da hingekommen, von hier zum Haus? Kostev hat gefahren. Kostev, das sind Sie? Ja, ich habe gefahren und gewartet unten im Wagen. Haben Sie während der Zeit irgendjemanden ins Haus gehen sehen? Niemand. Und Sie? Nicht gesehen, gearbeitet. Gut, danke erstmal. Wir werden Sie noch vorladen, um ein Protokoll zu erstellen. No problem, alles in Ordnung. Arbeiten Sie freiwillig hier? Alles freiwillig, freier Land, EU. Ja, ist gut, Sie habe ich nicht gefragt. Freiwillig, was bedeutet? Ohne Zwang, also ohne Gewalt. Keine Gewalt, Arbeit gut, zu Hause keine Arbeit. Ja, gut, danke. Was ist das? Wir sollten seine Frau anrufen. Für Unmoral sind wir nicht zuständig. Ach so, ja, richtig. Fast vergessen. Es ist ein freies Land hier, ne? Hier kann jeder seinen Perversitäten nachgehen, solange es der Männlichkeit dient. Wir werden den Club von der Sitte überprüfen lassen. Bist du schon mal im Puff gewesen? Ich meine, außerdienstlich? Na klar, das ganze Menü. Mhm. Ironie ist die perfekte Tarnung. Glaubst du das? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Freddy. Du hast meine Frage von vorhin noch nicht beantwortet. Ich dachte, wir verschieben das. Es ist so schwer. Okay, alles klar. Du bist der Chef. Antonia, bitte. Ja, komm, jetzt geh schon ran. Ich verspreche dir... Ja, ist gut. Gib mir lieber die Autoschlüssel. Wilhelm, was gibt's? Ah, der Chef ist wieder eingestöpselt. Was ist? Jana hat da was entdeckt zum Thema Currywurst. Das solltest du dir ansehen. Hier. Okay, wir kommen. Schon wieder? Viel zu lange haben wir tatenlos mit angesehen, wie unsere Stadt von Heuschrecken und Spekulanten zur Beute gemacht und ausgeblutet wird. Widerstandslos haben wir uns aus unseren Häusern und Wohnungen vertreiben lassen. Aber damit ist jetzt Schluss. Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ab heute schlagen wir zurück. Hau, oh, Anonymous hat gesprochen. Was denn? Ich dachte, das gefällt dir. Hübsche Maske. Wer soll das sein? Che Guevara? Er hat schon 700 Klicks. Es könnte genauso gut eine Frau sein, bei der verfremdeten Stimme. Ja, ihr macht uns ja jeden Mist nach. Hey! Aber hat er oder hat sie das alleine aufgenommen? Das ist jedenfalls aus der Hand gefilmt, wahrscheinlich mit dem Handy. Live aus Freudels Freudelhaus. Wann ist das ins Netz gestellt worden? 22.19 Uhr gestern Abend. Also vor dem Brandanschlag. Kannst du feststellen, wo das Video hochgeladen worden ist? Ruf die NSA an. Läuft schon. Was denn? Hast du einen Nebenjob bei denen? Die IP-Abfrage. Na gut, vielleicht kommen wir darüber an ihn ran. Rächer der Entmieteten, Schmierfink und Selbstdarsteller. Alles in einer Person. Ja, aber... Aber Mörder? Du meinst Hunde, die bellen? Ich meine, Wilhelm, wenn du die Frau getötet hättest, hättest du dann das Video ins Netz gestellt? Wärst du nicht lieber abgetaucht? Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Was, abtauchen? Ich dachte, das mit der Putzfrau hätte sich erledigt. Das war doch Freudels Gespielin. Ja, mutmaßlich. Okay, du glaubst ihm nicht, aber was ist denn mit Natascha? Naja, ich kann mir Natascha nicht so richtig als Putzfrau mit dem Wischmopp vorstellen. Ich meine, bei ihren Absätzen und den angeklebten Fingernägeln. Okay, du meinst, die Wohnung ist zu perfekt geputzt für so ein Sextheater. Ich denke, dass es Freudel ja wohl in erster Linie um was anderes als eine geputzte Wohnung gegangen ist. Ja, was könnte das wohl sein? Sag mal, wen rufst du da eigentlich dauernd an? Diesen Putzservice, Top Clean. Da geht keiner ran, nicht mal ein Anrufbeantworter. Ja, vielleicht hat dir Freudel einfach die falsche Nummer gegeben. Freudel, die falsche Nummer. Die residieren in Neukölln. Ja, wir überprüfen das vor Ort. Okay. Nein, Freddy, du kümmerst dich darum, dass das Phantombild, das Janne von der Frau angefertigt hat, an die Presse geht. Die sollen das veröffentlichen. Vielleicht erkennt sie jemand wieder. Aha. Wie lange kommst du? Außendienst? Ja. Außen immer. Und ich dachte schon, du liebst mich nicht mehr. Du, das kann ganz schnell so kommen. Feigling. Scheint niemand da zu sein bei Top Clean. Es scheint schon lange niemand mehr da gewesen zu sein. So verstaubt, wie das Firmenschild aussieht. Tja, seltsame Reinigungsfirma. Hi. Hallo. Da können Sie langklotzen. Da ist keiner. Das wissen Sie? Ja, die sind heute Nacht raus. Heute Nacht? Ja. Bin ich aufgewacht von. Die sind hier mit dem Laster auf dem Hof. Sie wohnen hier? Ja. Da oben. Noch. Noch? Ja, es wird ja alles umgewandelt hier. Totsaniert. Sehen Sie ja die Baugerüste. Wird alles schöner wohnen. Ja, wenn man sich's leisten kann. Die meisten haben schon gekündigt. Prophylaktisch. Sie nicht. Kommen Sie von Freudel? Nein, wir sind von der Polizei. Polizei? Hat die Firma schlecht geputzt? Sie sagten, die sind mit einem Laster auf den Hof gefahren. Wer? Die? Keine Ahnung. Irgendwelche Typen, Ausländer. Woran erkennt man die? Ja, okay. Klingt rassistisch, sorry, es war nicht so gemeint. Ich habe Stimmen gehört, war kein Deutsch. Irgendwas Östisches. Und was haben die gemacht hier mit dem LKW? Die haben alle eingeladen. Alle? Ja, die Leute aus der Firma. Ausländer? Ja, keine Ahnung, Arbeiter. Ein paar Frauen waren auch dabei. Naja, wenn Sie mich fragen, ich glaube sowieso nicht, dass da drin ein Reinigungsservice gewesen ist. Sondern? Ja, eher sowas wie ein Durchgangslager. Seit die hier mit ihrem Sanieren angefangen haben, sind da dauernd Leute rein und raus. Meistens früh morgens und abends zurück. Also Sie meinen, die haben da gewohnt? Naja, gewohnt. Es war eher eine Matratzengruft. Jedenfalls nicht wo versäppt. Voll verschimmelt. Ich sehe da hinten nach und du. Nase zu. Ja. Alle ausgeflogen. Ja. Ist das hier Berlin oder Kalkutta? Matratzengruft trifft es jedenfalls ganz gut. Ja, das sind mindestens 20. Auf drei Zimmer verteilt. Und die Fenster vergittert. Ich dachte, Käfighaltung wäre abgeschafft. Sklaverei auch. Bin ich Löhner? Sieht so aus. Freude. Jedenfalls schwer vorstellbar, dass er hiervon nichts gewusst hat. Irgendwie gehört das zusammen, oder? Seine Luxus-Maisonette und das hier. Das eine funktioniert nur auf Kosten der anderen. Maximale Ausschöpfung der Humanressourcen bei minimaler Entlohnung. Wenn überhaupt. Wahrscheinlich mussten die noch Matratzenmiete bezahlen. Ja. Also, wir sind jetzt bei dieser Putzfirma in Neukölln. Wie es aussieht, ist das hier aber eher sowas wie eine Kasernierungsstelle für Freudels Arbeitskräfte gewesen. Wie gewesen? Na, die sind alle weg. Anscheinend abgeholt worden. Von wem? Na, das wissen wir nicht. Aber ich denke, Freudel weiß es. Möglicherweise hat er sie gewarnt. Schleuser. Freudels Handlanger. Keine Ahnung, egal. Ich will, dass du ihn herbringst. Er soll sich das persönlich ansehen hier. Ich will sein Gesicht sehen. Und nimm Janne mit. Ja, der ist unterwegs. Wohin? Hat er sich noch nicht bei dir gemeldet? Nein. Er hat die IP-Adresse ausfindig gemacht, gehört zu irgendeinem Internetcafé in der Sonnenallee. Da wollte er hin. Gut, dann besorg dir eine Streife zur Verstärkung. Ja, keine Angst, Freudel, schaffe ich schon noch alleine. Wie du willst. Ja, ciao. Bulgarische Zeitung. Kannst du das lesen? Naja, Russisch in der Schule ist ein paar Jahre her, aber ist so ähnlich, Brudersprache. Bulgarien. Schönes Land. Haben wir früher oft Urlaub gemacht, Goldküste. Naja, das Gold ist jetzt wohl eher hier zu schürfen. Gilt seit diesem Jahr nicht Freizügigkeit für bulgarische Arbeitnehmer? Die ist von 2012. So lange läuft das hier schon. Außerdem, Freizügigkeit gilt doch nur für die Sklavenhalter und nicht für die Sklaven, oder? Wir brauchen die Spurensicherung. Die sollen hier auf DNA-Spuren untersuchen. Vielleicht ist unsere Tote hier gewesen. Okay. Nogat LKA, wir brauchen die Technik in ein Drecksloch in Neukölln, Stuttgarter Straße 222. Ja, Janne, wo steckst du? Ankara, Internetcafé. Von hier aus ist das Weißwurst-Video ins Netz gestellt worden. Sehr gut, gute Arbeit, Janne. Ich will ja schließlich auch geliebt werden. Oh, komm, jetzt du nicht auch noch. Die haben hier eine 24-Stunden-Videoüberwachung. Ist zwar illegal, aber vielleicht bringt's uns weiter. Ich durchforste gerade die Aufzeichnung der letzten Nacht nach unserem Sprayer. Okay, melde dich, sobald du Neuigkeiten hast. Jo. Hast du Janne was erzählt? Was erzählt? Worüber? Über, na, mich und Freddy. Für was hältst du mich? Für die BZ? Ja, entschuldige. Das sieht man euch auch so an. Was? Verliebtheit, Verlegenheit, Sehnsucht. Und? Was soll daraus werden? Ja, du stellst schon die gleichen Fragen wie Freddy. Was hast du ihr geantwortet? Mann, ich weiß nicht, Wilhelm. Das ist nicht so einfach. Solange ich mit Katharina... Es ist ganz einfach, Kurt. Du kennst dich aus. Ich hatte auch mal sowas wie Gefühle. Du? Stell dir vor. Und liebst du sie? Ich will Fotos von den ganzen Sachen hier. Vielleicht finden wir Hinweise auf die Leute, die hier gelebt haben. Gibt eine schöne Ausstellung. Deutsche Gastfreundschaft. Was ist das denn hier? Guantanamo oder was? Was ist denn da passiert? Ah, die Weißwurst. Wilhelm, nein. Ja, das ist Ihr Haus. Davon weiß ich nichts. Entschuldigung, Herr Weiß-Nichts-Wurst. Wilhelm. Herr Freudel. Herr Kommissar, das ist ja furchtbar, aber... Wer hat denn hier gehaust? Das würden wir gern von Ihnen wissen. Von mir? Ich habe die Räume nur vermietet, in gutem Glauben. Ich wusste doch nicht, wenn ich das gewusst hätte, was hier, das hätte ich sofort unterbunden. Mit wem hatten Sie zu tun bei dieser Reinigungsfirma, Top Clean? Mit wem? Mit wem haben Sie den Mietvertrag gemacht? Die Verträge macht mein Anwalt. Das heißt, Sie kennen niemanden von dieser Firma? Nein, nicht persönlich. Aber Top Clean hat von hier aus den Reinigungsservice für Ihre Häuser betrieben. Davon bin ich ausgegangen. Außerdem hat die Firma Sie mit Arbeitern für Ihre Sanierungsobjekte versorgt. Was für Arbeiter? Die hier gehaust haben. Na. Wir vermuten, dass die Tote aus ihrem Wagen ebenfalls in dieser Wohnung untergebracht gewesen ist. Und dass es einen Zusammenhang zwischen ihrem Tod und dem fluchtartigen Verlassen dieser Wohnung gibt. Ein Zusammenhang. Na, möglicherweise sind die Bewohner dieser Bleibe oder wer immer für ihr Verschwinden verantwortlich ist, vor unserem Eintreffen gewarnt worden. Davon weiß ich nichts. Sie wissen nicht, wo Sie abgeblieben sind. Na, woher sollte ich? Sie wissen gar nichts, was? Was wollen Sie denn damit sagen? Wir würden gern Ihr Handy überprüfen. Was? Na, warum? Um Ihnen eine Chance zu geben, uns zu überzeugen, dass Sie nichts mit der Sache zu tun haben. Sie verdächtigen mich? Das ist doch absurd. Und wir können das auch über Ihre Telefongesellschaft klären. Dafür brauchen Sie einen Gerichtsbeschluss. Ach, das wissen Sie. Ich kann natürlich auch Ihre Frau anrufen. Meine Frau? Na schön, wenn sie eine Freude macht. Da, ich habe nichts zum Verbergen. Freddy? Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Kriminellen? Nur weil ich einmal schwach geworden bin? Oder haben Sie generell etwas gegen Leistungsträger? 4 ausgehende Anrufe. Einmal Taxinummer gestern Abend 21 Uhr, dreimal eine 089er gestern Abend vor 8 und zweimal heute Morgen. Ja, da habe ich meine Frau angerufen. Sehnsucht oder schlechtes Gewissen? War's das? Vorläufig. Passt dann ja nicht in irgendeine Vorurteilspalette, was? Ihr Handy. Sie sollten für jeden Investor dankbar sein, der Ihrer klammen Kommune unter die Arme greift, der eine marode Infrastruktur vor dem Zusammenbruch bewahrt. Aloha kriegt sie das doch niemals hin. Arm ist nicht sexy. Ausgenommen bulgarische Nacktputzerin. Ich verbitte mir das. Das ist eine Unverschämtheit. Sowas nennt sie ein Glaubter. Sie sehen. Berliner Polizei. Fotopost von Janne. Der Sprayer? Kurt? Ja. Was ist? Den hatten wir schon mal. Tobias Klinger. Gangster-Rapper. Ja? Wir sind's nochmal, Herr Klinger. Polizei. Wir hätten noch ein paar Fragen an Sie. Ah ja, klar, ich mach gleich auf. Komm gerade aus der Dusche, ich muss mir nur noch schnell was anziehen, ja? Ja, ich bitte darum. Mit einem Mal so prüde? Sind noch irgendwelche dummen Sprüche? Jede Menge. Komm, hört auf damit. Herr Klinger? Was sind das für Geräusche? Wo kommt das her? Das Baugerüst. Der haut ab! Klinger! Bleiben Sie stehen, Klinger! Ich gehe hinterher. Nein! Packt ihn unten ab! Freddy! Laschel, komm! Sie haben ihn erstmal stabilisiert. Aber es besteht der Verdacht auf Fraktur der Halswirbelsäule. Oh, shit. Jedenfalls nicht vernehmungsfähig. Auf unbestimmte Zeit. Ach. Mann, das wollte ich nicht. Du kannst doch nichts dafür. Er hätte einfach nur die Tür aufmachen müssen. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er fragt sich nur, warum. Schuldeingeständnis. Glaubst du? Weswegen hätte er sonst abhauen sollen? Naja, aber welche Schuld? Die Graffitis in Freudels Wohnung oder der Tod der Frau? Wegen seiner Weißwurstsprüche hätte er kaum Reis ausnehmen müssen. Dafür wäre er vermutlich mit einer Geldstrafe davongekommen. Kein Grund, sein Leben mit einer Flucht übers Baugerüst zu riskieren. Panik. Der war nicht panisch, Freddy, sondern ausgekocht. So wie dir uns den netten jungen Mann von nebenan vorgespielt hat. Also ich glaube, der hat sich wirklich dafür gehalten. Ja, aber wie soll das zeitlich zusammenpassen? Laut Obduktion ist die Frau nach Mitternacht gestorben. Zu der Zeit ist Klinger im Internetcafé gewesen. Er hat sie umgebracht, ist abgehauen. Meinetwegen in Panik. Wie, und hat dann seelenruhig sein Video gepostet? Auf Adrenalin. Was er angerichtet hat, ist ihm erst aufgegangen, als er wieder runtergekommen ist. Dann ist er nochmal zurück zum Tatort, um Spuren zu beseitigen. Er hat Freudels Panzer aufgebrochen, die Leiche deponiert und alles angezündet. Kurt! Ja? Hier ist was! Okay, wir kommen hoch! Das war auf Klingers Handy, zusammen mit dem Graffiti-Video aus der Wohnung. Ich hab's aufs Tablet überspielt. Das ist hier im Hinterhof? Ja, heute Nacht aufgenommen. 4.19 Uhr aus dem Küchenfenster. Das sind die Arbeiter aus der Parterre-Wohnung. Wer ist das da? Der Typ, der sie zum LKW treibt? Das ist doch dieser Kostev. Der aus dem Puff? Ja. Er hat eine Waffe, da. Das ist die Verbindung zu Freudel. Seine Häuser, seine Arbeiter, sein Handlanger. Von wegen, er hat nichts gewusst. Können wir ihm das beweisen? Ach, das spielt doch keine Rolle. Wieso? Um Freudel kümmern wir uns später. Wir müssen jetzt als erstes diese Leute finden. Das hat oberste Priorität. Warum hat Kostev die so plötzlich weggebracht, nach dem Tod der Frau? Möglicherweise wissen sie, wer sie ist und was mit ihr passiert ist. Ja, dann sind sie in Gefahr. Wir brauchen diesen Kostev und zwar schnell. Ins Desire? Ja. SEK anfordern? Nein. Wir haben Videoüberwachung und womöglich einen Notausgang. Wenn Kostev uns bemerkt, haut er ab und wir finden seine Sklaven nie. Ja, aber wie dann? Überraschung. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe gehört, hier gibt's was zu naschen. Sind Sie Mitglied? Naja, ohne wäre ich nicht hier, was? Da. Ich komme auf Empfehlung eines Freundes. Welcher Freund? Freudel Ignaz. Willkommen im Club. Danke. Mensch, was macht der denn da drin? Wieso dauert denn das so lange? Vielleicht haben sie ihn gefilzt. Kurt. Wir warten noch. Worauf denn? Eine Minute. Wenn er dann nicht rauskommt, dann gehen wir rein. Mensch, worauf willst du denn warten, dass sie ihn umlegen? Gleich. Kurt, wir müssen ihn da rausholen. Die Tür, da ist er. Oh, Gott sei Dank. Okay. Alles klar? Ich habe ihn an der Bar befestigt. Sehr gut. Er hat eine Waffe, hatte. Hier, könnte die sein, mit der er auf dem Video rumgefuchtelt hat. Okay. Gut gemacht, alter Mann. Arbeiten Sie hier? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Komm rein, Janne, trau dich. Kannst du was fürs Leben lernen? Ach ja, was denn? Enthaltsamkeit. Ich habe nichts getan. Was soll das mit der Handschellen? Ihre Waffe? Das ist angemeldet, offiziell. Mit dieser Waffe haben Sie heute Nacht Menschen bedroht, im Hinterhof von Freudels Haus in Neukölln. Sie haben sie aus der Parterre-Wohnung getrieben und in einen LKW verladen. Welche Menschen? Ich weiß nichts. Wir haben ein Video davon. Hier, auf diesem Handy. Wollen Sie es sehen? Ich verstehe nicht. Erkennen Sie sich wieder? Ich sage nichts. Was haben Sie mit den Leuten gemacht? Wo haben Sie sie hingebracht? Ich verlange Anwalt. Okay. Janne, du passt auf ihn auf. Jo. Kommt. Und stell das Gedudel ab. Gute Nacht. Kurz sind alle Bett. Schluss, wer du jemand tut. Da wurde zuerst du, die Kalk tun alle Bett. Da kann ich das im Jahr tun. Das ist ja nicht mehr ich glaube, dein Ines. Ich brust die Dogo wetter nicht. Shh, Tico. Tico. Hallo? Ist da unten jemand? Polizia nicht. Polizia? Ist das ein Licht? Da. Ruf die Leitstelle an, Wilhelm. Wir brauchen Krankenwagen, psychologische Betreuung. Das ganze Menü. Guten Tag. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir sind von der Polizei. Hier, Polizei, wir wollen Ihnen helfen. Können Sie mich verstehen? Spricht jemand Deutsch von Ihnen? Ich kann. Gut. Können Sie Ihren Leuten übersetzen, was ich sage? Kann versuchen. Sie brauchen keine Angst zu haben. Człowieka der Polizei. Sie haben nichts zu befürchten. Wir bringen Sie hier raus. Kazwecie niamotka kwodę se strachuwome. Gut, noch etwas. Können Sie bitte fragen, ob jemand diese Frau hier auf dem Foto kennt? Dana. Няма работа, няма пари, ама човек трябва да нахрани децата си. Es gibt keine Arbeit, kein Geld, aber unsere Kinder müssen essen. Тогава дойде Костев. Каза, че може да ни вкара в Германия. Dann ist Kostev gekommen. Er hat gesagt, er kann sie nach Deutschland bringen. Da, Deutschland gut. Viele Arbeit. Aber kostet Transport. 2000 Euro für Mensch. Wir hatten nicht. Er sagt, nein Problem. Wir machen Arbeit in Deutschland für ihn. Ein Jahr. Und seit wann sind Sie in Deutschland? 4 Jahre. Und so lange arbeiten Sie für Kostev? Da. Ohne Bezahlung? Bezplatene? Da. Той каза, че не сме заработили достатъчно пари и трябва да плаща за нашата квартира. Костев hat gesagt, sie hätten noch nicht genug gearbeitet, er muss für ihre Unterkunft bezahlen. Essen auch. Kennen Sie diesen Mann? Nee. Wer ist? Ihm gehört der Wagen, in dem wir Ihre Frau gefunden haben. Колата, в която намерихме жена ви, е негова. Костев ни закара до къщата. Костев hat uns zu dem Haus gefahren. Ihre Frau und Sie zum Putzen. Da. Um wie viel Uhr ist das gewesen? Uhrzeit? Ja. 10 Uhr. 10 Abend. Ah, und dann hat er sie in die Wohnung gebracht. Bis vor Haus. In Hof konnte nicht fahren wegen BMW. Sind Sie alleine in die Wohnung hoch? Da. Toni dade ključe. Костев hat ihnen den Wohnungsschlüssel gegeben. Große Wohnung. Schöne Wohnung. Aber всичко беше мръсно. Die Wände waren voller Farbe. Die Graffitis. Da. Wir wussten nicht, was machen. Also habe Костев angerufen. Sie haben Костев angerufen? Wie? Mit Handy. Ach, Sie hatten ein Handy. Da. Костев hat gegeben. Wo ist dieses Handy jetzt? Костев hat genommen. Ach so. Костев ist gekommen. Nein. Ich hat gesagt, wir putzen, was geht. Also haben wir getan. Und dann... Аз чистих долния етаж. Банята, кухнята. Дана беше горе, на първия етаж. Herr Manow hat die untere Etage geputzt. Bad, Küche, seine Frau oben. И тогава чух вик. Dann hat er plötzlich einen Schrei gehört und ein Geräusch. Wie Schlag. Нещо като удар. Повиках жена ми, но... Er hat nach seiner Frau gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Отидох тогава горе, в голямата стая, и там лежеше тя на стълбите. Dann hat er sie gefunden an der Treppe. Ein Unfall. Не знаех какво да правя, затова се обадих отново на Костев. Er hat wieder Костев angerufen. Ich habe gesagt, was ist passiert? Dann, er ist gekommen. Wann? Ich weiß nicht. 2 Uhr? So lange haben Sie bei Ihrer toten Frau gewartet? Боже, Боже, мой. Костев war sehr böse. Hat geschrien. Dann, hat telefoniert. Mit wem? Weiß nicht. War Deutsch. Und dann? Той каза, че Дана не може да остане в жилището. Заедно я пренесохме в двора. Er hat seine Frau zusammen mit Костев hinuntergetragen in den Hof. После той разби колата, алармата се активира. Dann hat Костев den Wagen aufgebrochen und damit den Alarm ausgelöst. Den BMW. Да. Той каза да сложим Дана в колата. Костев wollte die Leiche dort hineinlegen. Аз попитах защо. Herr Nemanow hat das gewundert. Er hat Костев gefragt. Защо в BMW-то, а не в камиона? Wieso in den BMW, wieso nicht in den LKW? Аз мислих, че ще я закараме в болницата, но той каза... Er dachte, sie würden zu einem Krankenhaus fahren. Прекалено опасно, казва. Aber... Костев fand es zu gefährlich. Ако някой на улицата ни види? Er wollte nicht, dass irgendjemand etwas mitbekommt. Wir liegen Dana in BMW. Dann Костев. Сложихме Дана в BMW-то, тогава Костев той извади тубата с бензина и каза да я залея с бензина. Kostev hat den Benzinkanister aus dem Wagen geholt und gesagt, Imanov sollte seine Frau mit Benzin übergießen. Ich habe gesagt, ich mache nicht. Er sagt, tot ist tot, muss weg. Sonst Problem mit Polizei, mit Arbeit, alles. Wollte nicht, ich wollte nicht. Aber er macht Pistole am Kopf. So habe ich getan, dann Benzin. Er hat Feuer gemacht. Er ist menschlos. Ja, wer ist denn da? Kostev. Oh mein Gott. Was willst du? Ich habe dir gesagt, wir dürfen uns nicht... Guten Abend. Sie? Sie kennen sich? Was? Wen? Sie und Kostev. Ja, aus China. Ja, aus dem Club. Bordell. Ja, was ist denn überhaupt? Was wollen Sie denn um die Zeit? Dürfen wir? Wollen Sie verreisen? Verreisen? Na, wieso? Der Koffer auf Ihrem Bett? Ich ordne meine Unterlagen. Herr Kostev hat ausgesagt, er hätte Ihnen Arbeitnehmer zu, sagen wir mal, sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt. Was? Wie kommen Sie dazu, sowas zu behaupten? Außerdem hat er ausgesagt, die Leiche von Frau Imanov auf Ihre Anweisung hin in Ihrem BMW verbrannt zu haben. Aber was ist das für ein Unsinn? Wieso sollte das machen? Damit niemand die Leiche identifizieren kann, um die Spuren zu verwischen. Beziehungsweise um den Verdacht auf den Graffiti-Sprayer zu lenken. Das lasse ich mir nicht anhängen. Ich habe damit nichts zu tun. Es ist aus. Vorbei. Ich habe alles gesagt. Man muss wissen, wann zu Ende ist. Ich weiß nicht, wovon der redet. Sie haben in der Tatnacht miteinander telefoniert. Na. Sie haben doch mein Handy überprüft. Wir haben auch das von Herrn Kostev überprüft. Das hier. Na und? Kennen Sie diese Telefonnummer? Wieso sollte die kennen? Na. Das ist die Nummer eines nicht registrierten Handys. Zwischen dieser Nummer und Herrn Kostevs Handy hat es einen regen Telefonverkehr gegeben. Unter anderem nach dem Todesfall in Ihrer Musterwohnung. Davon weiß ich nichts. Ich kenne diese Nummer nicht. Dabei bleiben Sie. Das ist die Wahrheit. Okay. Was machen Sie? Ich überprüfe Ihre Aussage. Oh. Beethoven. Ode an die Freude. Das... Ich... Alle Menschen werden Brüder. Fast alle. Ich hole meinen Anwalt. Wahrheit statt Weißwurst. Was muss das für ein Gefühl sein, den Menschen zu verlieren, den man liebt? Auf solch eine Art. Begraben in fremdem Boden. Wie kann man damit leben? Weiterleben? Überleben. Oh, mir geht dieses Bild nicht aus dem Kopf. Als wir in den Keller runtergestiegen sind. Die Gesichter dieser Menschen, da war so viel Angst. Ja. Freddy. Hm? Du hast noch eine Antwort gut. Ja, ach, komm, Kurt ist gut. Vergiss es. Es ist alles gut, so wie es ist. Musst dich zu nichts verpflichtet fühlen. Nein, ich meine, das ist... Ich... Ja? Ich liebe dich. Ah, da seid ihr. Was? Störe ich? Mm. Wie kommst du denn da drauf? Ich wollte euch nur was sagen. Na, du auch. Was? Ja, anscheinend haben hier heute irgendwie alle Sprechbedarf. Was willst du uns sagen? Wie ich euch habe so kommen sehen, gerade, Seit an Seit. Ihr seid ein schönes Paar. Wilhelm? Also, meinen Segen habt ihr jedenfalls. Was? Und Jan ist auch, wie es klingt. Ja. Tja, dann. Menschlos. Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Übersetzungen ins Bulgarische: Christo Christoph. Es sprachen Magnus, Gundbert Warns, Friedrich, Claudia Eisinger, Nogard, Herbert Sand, Faber, Janusz Kotzai, Freudel, Felix von Manteuffel, Kostev, Peter Georgiev, Imanov, Veselin Georgiev, Klinger, Christoph Gavenda, Natascha, Ralica Nikolova, Übersetzerin, Janet Spasova, Frau, Elina Heilig. Musik, Michael Rodach. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Eugenie Klesattel. Regieassistenz, Cordula Dickmeis. Regie, Beatrix Ackers. Produktion, Deutschlandradio Kultur 2014.